So dunkle Kneipen, nimm schon mal Licht. Kaputte Typen besaufen sich. Dem Drogendealer, dem geht's so gut. Korrupter Senat hält Augen zu. St. Pauli, du bist wie wir, St. Pauli, Korn oder Bier. St. Pauli, so wunderbar, St. Pauli, alles ackert wieder mal. Mein geiles Astra bleibt auf dem Tisch, Currywurst, Pommes und Freitagsfisch. Die wilde Ritze, das laute Docks, ja, auf das alles haben wir so'n Bock. St. Pauli, du bist wie wir, St. Pauli, Korn oder Bier. St. Pauli, so wunderbar, St. Pauli, alles ackert wieder mal. Die Stadt sieht alles, doch nur nicht hin, und Kugeln fliegen frei wie der Wind. Hans Albers lächelt am Firmament, leicht angesäuselt, doch gut gekämmt. St. Pauli, du bist wie wir, St. Pauli, Korn oder Bier. St. Pauli, so wunderbar, St. Pauli, alles ackert wieder mal. St. Pauli, du bist wie wir, St. Pauli, Korn oder Bier. St. Pauli, so wunderbar, St. Pauli, alles ackert wieder mal. Alles ackert wieder mal, alles ackert wieder mal. Oh yeah.